10. November 1806. Henriette Vogel. Ich bange um meinen inneren Frieden. Nicht der Feind im Lande hat mich aufgestört. Die unruhige Zeit, die Not. Nein, spüre ich doch mit jedem Tag, den ich fortlebe, die Leere in mir. Die Leere. Die Leere in mir. Leere. Die mir aus dem Mund kommen, nehmen mir den Atem. Da ich keinem Menschen zu enthüllen wage, dass ich in meinem Dasein keinen Sinn sehe, an meiner dumpfen Seele leide. Bringe Stunden in dieser Lage. Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich sitze, stehe oder liege. Ich weiß es nicht. Sitze, stehe, liege, liege, liege. Sitze, stehe, liege, liege, liege. Heinrich von Kleist, Sommer 1811. Ulrike, Henriette, Marie. Ulrike, Henriette, Marie hört mich in keiner. Das Leben, das ich führe, ist gar zu öde und traurig. Ich bin fast täglich zu Hause, von morgen bis auf den Abend, ohne auch nur einen einzigen Menschen zu sehen, der mir sagen könnte, wie es in der Welt steht. Wie es in der Welt steht. Interessiert es mich, wie es in der Welt steht? So geschäftig, dem weißen Papier gegenüber meine Einbildung ist und so bestimmt in Umriss und Farbe die Gestalten sind, die sie alsdann hervorbringt. So schwer, ja, ordentlich schmerzhaft ist es mir, mir das, was wirklich ist, vorzustellen. Es ist, als ob diese in allen Bedingungen angeordnete Bestimmtheit meiner Fantasie Fesseln anlege. Meine Fantasie. Die Figur, auf dem weißen Papier. Kolas! Michael Kolas! Der Terrorist, Staatsfeind, zieht in den Krieg wegen Sex gestohlener Rappen. Kätchen, ein Mädchen, die Tochter eines Schmieds aus Heilbronn. Sie lebt ihren Traum, sucht ihren Prinzen. Wetter von Strahl, den blind Liebenden. Kätchen, mein Mädchen. Die Markise von O. O. O. O. O. Geschwängert im Schlaf. Unschuldig schwanger. Traumwandler alle. Der Prinz von Homburg. Von einer Welt ohne Krieg. Mein Prinz von Homburg, mein Kätchen, meine Markise, mein Wetter, Efe und ihr Krug. Ach, es ist, als ob diese in allen Bedingungen angeordnete Bestimmtheit meiner Fantasie Fesseln anlegte. Ich kann in der Wirklichkeit von zu viel Formen verwirrt zu keiner Klarheit der inneren Anschauung kommen. Das Leben mit seinen zudringlichen, immer wiederkehrenden Ansprüchen, reißt zwei Gemüter schon in dem Augenblick der Berührung so vielfach auseinander. Um wie viel mehr, wenn sie getrennt sind. An ein Näherrücken ist gar nicht zu denken. Und alles, was man gewinnen kann, ist, dass man auf dem Punkt bleibt, wo man ist. Es gibt kein Entrennen. Man bleibt auf dem Punkt, wo man ist. Punkt, Komma, Strich. Henriette Vogel, Dezember 1807. Ich trage neue Kleider. Grün, grün sind alle meine Kleider. Grün ist alles, was ich habe. Welcher Schatz? Vogel, mein Mann. Ich probiere vor dem Spiegel Tanzschritte aus. Tändle mit meinem Bild. Ich bin nicht sicher, dass mir nach Geselligkeit zumute ist. Siehe mir aber Mut zu. Nach einer Weile Freude zu haben an meiner Schönheit. Eine kurze Weile. Da ging ein Mädel mit güldenem Band. Zum Tanze, da ging ein Mädel mit güldenem Band. Madame, Sie sehen traurig aus. Jemand hat Ihnen etwas ins Herz getan. Ja, antworte ich. Es schlägt mir einen falschen Rhythmus. Henriette Vogel, 30. April 1810. Wo steht mir der Kopf seit der Erschaffung der Welt? Seit der Sündflut, seit Christi Tod, der Zerstörung Jerusalems, seit der Einführung des julianischen Kalenders, des verbesserten Kalenders, seit der Erfindung des Geschützes und des Pulvers, seit der Erfindung der Buchdruckerei, der Entdeckung der neuen Welt, seit der Erfindung der Ferngläser, der Pendeluhren, seit der Erhebung des Königreichs Preußens, seit Antritt seiner Regierung, seit Belagerung Preußens, seit der Entdeckung des Übels in meinem Leibe. Wo steht mir der Kopf? Seit der Erschaffung der Welt, seit der Sündflut, seit Christi Tod, seit der Zerstörung Jerusalems, seit der Einführung des julianischen Kalenders, des verbesserten Kalenders, seit der Erfindung des Geschützes und des Pulvers, seit der Erfindung der Buchdruckerei, der Entdeckung der neuen Welt, seit der Entdeckung des Übels in meinem Leib. Ich liege da und warte auf den Medikus. Ich habe einen Klumpen in mir, der aus sich selbst wächst und mich drückt. Der Arzt ordnet Umschläge an, damit die Entzündung, wie er das Gewächs nennt, zurückgehe. Er tröstet mich mit immer denselben Worten, dass ich noch jung an Jahren auf Heilung hoffen könne und er von Frauen weiß, die mit viel heftigeren Entzündungen ein hohes Alter erreicht hätten. Mir ist das Innerste faul geworden. Wer mag da leben, wie ich lebe? Alt werden in Schwachheit? Geplagt von den Gedanken an ein sieches Lager? Nein! Sag ich, Heinrich von Kleist, 10. November 1811. Deine Briefe haben mir das Herz zerspalten, meine teuerste Marie. Und wenn es in meiner Macht gewesen wäre, so versichere ich dich, ich würde den Entschluss zu sterben, den ich gefasst habe, wieder aufgegeben haben. Aber ich schwöre dir, es ist mir ganz unmöglich, länger zu leben. Meine Seele ist so wund, dass mir, ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehtut, das mir darauf schimmert. Dadurch, dass ich mit Schönheit und Sitte seit meiner frühesten Jugend an in meinen Gedanken und Schreibereien unaufhörlichen Umgang gepflogen, bin ich so empfindlich geworden, dass mich die kleinsten Angriffe, denen das Gefühl jedes Menschen nach dem Lauf der Dinge hienieden ausgesetzt ist, doppelt und dreifach schmerzen. Meine Seele ist wund. Alles schmerzt, doppelt und dreifach. Der Gedanke, das Verdienst, das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehen. Und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehen, ist mir überaus schmerzhaft. Wahrhaftig. Es raubt mir nicht nur die Freuden, die ich von der Zukunft hoffte. Es vergiftet mir auch die Vergangenheit. Ach, die Allianz, die der König jetzt mit den Franzosen schließt, ist auch nicht eben gemacht, mich im Leben festzuhalten. Allons enfants à la Bastille. Die Zeit ist ja vor der Tür, wo man wegen der Treue gegen ihn, der Aufopferung und Standhaftigkeit und aller anderen bürgerlichen Tugenden von ihm selbst gerichtet an den Galgen kommen kann. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise. Und eine kurze, freilich. Von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Wer heute sein Haupt noch auf der Schulter trägt, hängt es schon morgen zitternd auf den Leib. Und übermorgen liegt es bei seiner Ferse. Sonne, sagt man, scheint dort auch und über buntere Felder noch als hier. Ich glaub's. Nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Zwei Spannen unter der Erde. Es modert. Das Auge modert. Wie soll es diese Herrlichkeit erblicken? Zwei Spannen unter der Erde. Moda. Thank you. Henriette Vogel. 20. Juni 1810. Kleist ist gekommen, mir sein Trauerspiel zu bringen. Ich bin überrascht, ihn unangemeldet und ohne Begleitung anzutreffen. Seit wann kennen wir uns eigentlich, Madame? Wir kennen uns überhaupt nicht, mein Herr. Warum fragen Sie das? Nun, wir sollten uns kennenlernen, Verehrteste. Kleist. Kleist ist ein schöner Mann. Ein schöner, zurückhaltend ernster Mann. Er knetet seine Hände wie Brotteig. Greift dann nervös nach einem Blatt. Penthesilea. Penthesilea. Die Amazonenkönigin. Penthesilea. Die Amazonenkönigin. Und? Wie hat man das Stück aufgenommen? Mit viel Bauchweh und wohlmeinenden Kritiken. Nur so viel zum Inhalt des Stücks. Ich werfe den Frauen einen armen Achill zu Füßen. Zum gemeinsamen Verzehr. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Zu Füßen? Zum Verzehr? Zu Füßen. Zum Verzehr. Verzehr. Achill. Achill. Zu Füßen. Zu Füßen. Zum Verzehr. Zum Verzehr. Wollen Sie es wirklich lesen? Zog dem Jüngling, den sie liebt, entgegen. Von Hunden ringsumheult. Und Elefanten. Kam sie, den Bogen in der Hand. Von Hunden ringsumheult. Und Elefanten kamen sie daher, den Bogen in der Hand. Achilleus, der, wie man im Heer versichert, sie bloß ins Feld gerufen, um freiwillig im Kampf der junge Tor ihr zu erliegen, denn er auch. Süße Ahndungen und lässt die Freunde hinter sich zurück. Doch jetzt, da sie mit solchen Grollnissen auf ihn herangrollt, ihn, der nur zum Schein mit einem Spieß sich arglos ausgerüstet, stutzt er und dreht den schlanken Hals und horcht. und eilt entsetzt und stutzt und eilt wieder. Er ruft: Odysseus! Odysseus! Odysseus! Er ruft: Odysseus! Odysseus! Mit beklemmter Stimme und sieht sich schüchtern um und ruft: Tydide! Tydide! Tydide! Tydide! Und will zurück noch zu den Freunden fliehen und steht von einer Schar schon abgeschnitten und hebt die Hände empor und duckt und birgt sich in eine Fichte, sich der Unglückselige. Odysseus, Tydide, Odysseus, Tydide, Odysseus, Tydide, Odysseus. Inzwischen schritt die Königin heran. Die Doggen hinter ihr. Gebirg und Wald hoch her, gleich einem Jäger überschauend. Ha! Sein Geweih verrät den Hirsch, ruft sie. Und hebt den Bogen auf und zielt und schießt und jagt den Pfeil ihm durch den Hals. Ah. Er stürzt. Ein Siegsgeschrei schallt roh im Volk empor. Heil! Heil, Penthesilea! Heil! Penthesilea! Gleichwohl lebt der Ärmste noch der Menschen. Den Pfeil, den weit vorragenden im Nacken, hebt er sich röchelnd auf und überschlägt sich und hebt sich wieder rum und will entfliehen. Doch Hetz, schon ruft sie, Tigris, Hetz, Leene, Hetz, Sphinx, Melampus, Dirke, Hyrkan! Hetz! Und stürzt sich über ihn und reißt ihn beim Helmbusch einer Hündin gleich. Stürzt sich über ihn und reißt ihn beim Helmbusch gleich einer Hündin Hunden beigesellt. Er in dem Purpur seines Bluts sich wälzend rührt ihre sanfte Wange an und ruft: Penthesilea, meine Braut, was tust du? Ist dies das Rosenfest, das du versprachst? Penthesilea, was tust du? Ist dies das Rosenfest, das du versprachst? Doch sie, die Löwin hätte ihn gehört, die Hungrige, die wild nach Raub umher, auf öden Schneegefilden heulend treibt. Sie schlägt die Rüstung ihm vom Leibe reißend, den Zahn schlägt sie in seine weiße Brust, die Hunde, den Zahn in seine rechte, in seine linke sie. Den Zahn schlägt sie in seine weiße Brust. Den Zahn in seine weiße Brust. Die Hunde den Zahn in seine rechte, in seine linke sie. Als ich erschien, auf Blut von Mund und Händen ihr herab. Blut. Blut von Mund und Händen ihr herab. Herab. Henriette Vogel, 1. Oktober 1810. Stille. viele Stunden sitze ich bei meinem Kinde. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater hüt die Schaf. Deine Mutter ist in Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. In der Stille ihrer Stube erwäge ich den Gedanken, mich für einige Zeit von Kleist zurückzuziehen, da meine Gefühle für ihn in Unordnung geraten und ich mich stündlich zum Freunde hingezogen fühle, dann wieder abgestoßen, die Trennung herbeisehne. Hingezogen, abgestoßen. Meine Gefühle sind in Unordnung geraten. Hingezogen. Abgestoßen, gestoßen, gestoßen. Trennung, Trennung, Trennung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Trennung. Trennung. Trennung. Ja, ja. Trennung. Trennung. Kleist, verteilt Hiebe und Stiche gegen jedermann. Madame, Ihr Herr Gemahl hat mir soeben ein Geschenk gemacht. Sie! Soll ich es annehmen? Mein Gemahl hat ihm ein Geschenk gemacht. Mich. Soll er es annehmen? Hiebe und Stiche. Trennung. Ja, ja, ja. Trennung. Ich werde Kleist nicht mehr treffen. Nicht mehr stumm bei ihm in der Mauerstraße sitzen, im blauen Qualm seiner Tabakspfeife, mich nicht mehr enervieren um sein Gemüt. Das meine eignet sich nicht zum Präsent. Ich bin kein willfährig Ding. Madame, Ihr Herr Gemahl hat mir soeben ein Geschenk gemacht. Sie. Nein, nein, nein, nein, nein, ich bin kein willfährig Ding. Februar 1811. Ich werde immer weniger und von durchscheinender Seele. Ich werde immer weniger und von durchscheinender Seele. Immer weniger. Von durchscheinender Seele. Immer weniger. Von durchscheinender Seele. Überall. Thank you. gefrorenen Muster an den Fenstern, auf den Dächern. Eis. Dieser Tage fand man einen Mann mit erstarrtem Lächeln. An einer Hauswand gelehnt, in Erwartung eines glücklichen Augenblicks. In Erwartung eines glücklichen Augenblicks. Er ward von ihm überrascht. Vom glücklichen Augenblick. Er hatte die rettende Flasche Branntwein in der Tasche. Eis. Überall Eis. Niemand kann mir in die Seele blicken. Da sieht es grau aus. Überall Eis. Gefrorene Muster. An den Fenstern. An den Dächern. In der Seele. Überall Eis. Mein lieber von Kleist, es ist eine hübsche Idee, Weiber und Männer gegeneinander in den Krieg zu schicken. Doch ich gewinne dem Kriegsgetümmel der märchenhaften Amazonen keine Reize ab. Ja, es schallt von Troja preußisch herüber. Und doch, ich hätte Ihnen gerne noch von der Poesie gesprochen, die Ihrem Trauerspiel innewohnt, welche das Lesen des Undenkbaren mir erträglich macht. Ihre Henriette Vogel. Henriette Vogel, 11. September 1810. Ich habe Kleist wiederholt getroffen, ohne Vogel davon Bericht zu geben. Alles was er schreibt, soll ich lesen. Und stundenlang brüten wir über seinen Stücken, die ich allesamt so anmaßend finde. Kleist. Kleist ist nicht zu genießen. Und ich auch nicht. Da ich mich in meiner Verliebtheit in ein Korsett zwänge, mich schäme. Ich zwänge mich in ein Korsett, um mein Herz zu überhören. Es schlägt einen falschen Rhythmus. Seit Wochen habe ich keine nennenswerten Beschwerden. Bin aber nicht bei Sinnen und keinesfalls gesund. Treibe ein seltsames Spiel. Ärgere mich über den Freund. Hintergehe, wenn auch bloß im Geiste, meinen Gatten. Weiß ich denn, wo mir der Kopf steht? Wohin meine Füße gehen? Wer mir im Busen sitzt? Weiß ich denn, wo mir der Kopf steht? Wohin meine Füße gehen, wer mir im Busen sitzt? Kopf, Füße, Busen, Kopf, Füße, Busen, Kopf, Füße, Busen, Kopf, Füße, Busen, Kopf, Füße, Busen, Kopf, Füße. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht, wer mir im Busen sitzt. Wohin meine Füße gehen, ich weiß es nicht. Kleist, Vogel, Kleist, Vogel. Ich bin nicht von Sinnen. Mein Arzt. Mein Arzt bestätigt mir ewiges Leben. Der Gute. Er ahnt nicht, dass ich an Herzvergiftung sterben werde, reinen Bluts. Es brennt mir unter den Nägeln, mein Dach über dem Kopf anzuzünden. Mir die Kraft, dass ich dem Schmerze nicht unentwegt willkommene Geisel bin und keinen anderen Ausblick habe als dem Säufer gleich, vom Froste versteinert zu werden. Herr, gib mir die Kraft. Ich bete zu dir. Lass mich nicht versteinern. Zeige mir einen Ausweg. Ausweg. Vorkommnisse, die mich noch vor wenigen Monaten sehr beschäftigt haben, finden in mir nicht einmal ein Echo. Mir scheint, Schweigen tut Not. Schweigen und die Erinnerungen festhalten. Ein Ausweg. Heinrich von Kleist, 19. November 1811. Meine liebste Marie, ja, es ist wahr, ich habe dich hintergangen. Dich während deiner Anwesenheit in Berlin gegen eine andere Freundin vertauscht. Aber wenn dich das trösten kann, nicht gegen eine, die mit mir leben, sondern die mit mir sterben will. Nur so viel wisse, dass meine Seele durch die Berührung mit der ihrigen zum Tode ganz reif geworden ist. Dass ich die ganze Herrlichkeit des menschlichen Gemüts an dem ihrigen ermessen habe. Und dass ich sterbe, weil mir auf Erden nichts mehr zu lernen und zu erwerben übrig bleibt. Lebe wohl. Du bist die Allereinzigste auf Erden, die ich jenseits wieder zu sehen wünsche. Rechne hinzu, dass ich eine Freundin gefunden habe, deren Seele wie ein junger Adler fliegt, die meine Traurigkeit als eine höhere, festgewurzelte und unheilbare begreift. Und deshalb, obschon sie Mittel genug in Händen hätte, mich hier zu beglücken, mit mir sterben will. Deren Vater, der sie anbetet, einen Mann, der großmütig genug war, sie mir abzutreten, ein Kind, so schön und schöner als die Morgensonne, um meinetwillen verlässt. Und du wirst begreifen, dass meine ganze jauchzende Sorge nur sein kann, einen Abgrund tief genug zu finden, um mit ihr gemeinsam hinabzustürzen. Adieu, noch einmal. Henriette Vogel, 10. Oktober 1811. Ich bin geheilt, geplagt, geboren, gestorben vor Glück. Mit breiten Schwingen im Rücken schwebe ich über die Ufer der Spree, die Häfen und Bleichen. Schwebe ich über die Ufer der Spree, über die Häfen und Bleichen. Da findet sich nichts, was mir schwere Gedanken macht. Nichts. Keine Zirren streifen den Horizont. Keine bedrohlichen Schatten senken sich herab. Ich habe einer fröhlichen Luftschifferin gleich meinen Luftschiffer gefunden. Reinen Herzens mein Wort gegeben, bei ihm zu sein, wann immer wir einander bedürfen. In welch warmes Nest bin ich gefallen? Habe mich niedergelassen an Kleists Seite, als sei ich nie fort gewesen. Wir haben uns gesehnt und verstanden den Augenblick und beides vermocht auszudrücken, Worte gefunden, die im Geheimen längst gesprochen, gelebt, vergessen, wiedererstanden und unsere Wesen einander verbanden. Geflüstert, gesäuselt, vergessen, wiedererstanden, gesungen, geraunt. Gezittert, Worte, längst gesprochen, wiedererstanden, verbunden. In welch warmes Nest bin ich gefallen? Schaue ich zurück in meine Kammer, so ist da nur enge Vergangenheit. Blut, Angstschweiß und jede Aussicht auf Besserung. Verschoben auf morgen, auf übermorgen, auf übermorgen, verschoben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Jetzt ist alles fort und nur Kleist ist mir geblieben, auf immer. Dem Freund entgegen. Ich fliege, weil ich lebe, auf das Ende zu. Thank you. Ich fliege dem Freund entgegen, weil ich lebe. Welch heiteres Ziel ich auf diesem letzten Flug im Auge habe. Und hier, vor unserem gemeinsamen Sturz, mit geöffnetem Gefieder bei ihm stehe, mich aufzuwärmen. Heinrich von Kleist, 20. November 1811, an Sophie Müller. Der Himmel weiß, meine liebe, treffliche Freundin, was für sonderbare Gefühle, halb wehmütig, halb ausgelassen, uns bewegen in dieser Stunde, da unsere Seelen sich wie zwei fröhliche Luftschiffe über die Welt erheben, noch einmal an sie zu schreiben. Ja, die Welt ist eine wunderliche Einrichtung. Es hat seine Richtigkeit, dass Henriette und ich, wir zwei trübsinnige, trübselige Menschen, die sich immer ihrer Kälte wegen angeklagt haben, dass wir uns von ganzem Herzen liebgewonnen haben. Und der beste Beweis davon ist wohl, dass wir jetzt miteinander sterben. Leben Sie wohl, unsere liebe, liebe Freundin. Und seien Sie auf Erden, wie es wohl gar möglich ist, recht glücklich. Adieu. Wir, unsererseits, wollen nichts von den Freuden dieser Welt wissen und träumen lauter himmlische Fluren und Sonnen, in deren Schimmer wir mit langen Flügeln an den Schultern umherwandeln werden. Schreiber an Müller. Er soll zuweilen meiner gedenken und ein rüstiger Streiter Gottes gegen den Teufel Aberwitz bleiben, der die Welt in Banden hält. Ihr Kleist. Heinrich von Kleist, 21. November 1811. Meine liebste Marie, Wenn du wüsstest, wie der Tod und die Liebe sich abwechseln. Um diese letzten Augenblicke meines Lebens mit Blumen, himmlischen und irdischen, zu begrenzen. Gewiss würdest du mich gern sterben lassen. Ach, ich versichere dich, ich bin ganz selig. Morgens und abends knie ich nieder und bete zu Gott, was ich nie gekonnt habe. Ich bete zu Gott. Ich kann ihm mein Leben, das allerqualvollste, das je ein Mensch geführt hat, jetzt so danken, weil er es mir durch den herrlichsten und wollüstigsten aller Tode vergütigt. Ja, ich bete zu Gott. Kann es dich trösten, wenn ich dir sage, dass ich diese Freundin niemals gegen dich vertauscht haben würde, wenn sie nichts weiter gewollt hätte, als mit mir zu leben? Der Entschluss, der in ihrer Seele aufging, mit mir zu sterben, zog mich, ich kann dir nicht sagen, mit welcher unaussprechlichen und unwiderstehlichen Gewalt an ihre Brust. Du erinnerst dich wohl, dass ich dich mehrmals gefragt habe, ob du mit mir sterben willst. Aber du sagtest immer nein. Ein Strudel von nie empfundener Seligkeit hat mich ergriffen. Und ich kann dir nicht leugnen, dass mir ihr Grab lieber ist als die Betten aller Kaiserinnen dieser Welt. Ein Strudel. Ein Strudel. Ein Strudel. Ein Strudel. Von unaussprechlicher Seligkeit. Strudel. Ein Strudel. Von unaussprechlicher Seligkeit. Möchte dich Gott bald abberufen in jene bessere Welt, wo wir uns alle mit der Liebe der Engel einander werden ans Herz drücken können. Jene bessere Welt, wo wir uns alle mit der Liebe der Engel einander werden ans Herz drücken können. Henriette Vogel, am selben Tag, dem Morgen ihres Todes. Doch wie dies alles zugegangen, erzähle ich euch zu anderer Zeit. Dazu bin ich zu eilig heute. Lebt wohl denn, ihr meine lieben Freunde, und erinnert euch in Freud und Leid, die zwei wunderlichen Menschen, die jetzt bald ihre große Entdeckungsreise antreten werden. Henriette. Thank you. Heinrich von Kleist, 21. November 1811, an Fräulein Ulrike von Kleist, hochwohlgeboren. Ich kann nicht sterben ohne mich, zufrieden und heiter wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen meine teuerste Ulrike mit dir versöhnt zu haben. Wirklich, du hast an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl. Möge dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit, dem meinigen gleich. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Thank you. Henriette Vogel, 21. November 1811. Mein Heinrich, mein liebstes Herz, meine Freiheit, meine Fessel, mein Tasso, mein Augenlicht, mein Graf Wetter, mein Kristall, mein Geliebter, mein Kind, mein Mann, mein Glück, mein Tod, meine Einsamkeit, mein Ruprecht, mein Prinz von Homburg, mein Kohlhaas, meine Dornenkrone, mein Augenstern. Wie über alles Geliebte, wie über alles Gedachte und zu Erdenkende liebe ich dich. Meine Seele sollst du haben. Henriette. Berlin, Wannsee, 21.11.1811. Am See gegen Nachmittag zwei Schüsse. Wildenten fliegen auf. Sieben Stück. In schnellem Flug über Brandenburgs Flüsse. Kehren erst gegen Abend zurück. Da sind die Toten schon abgefahren aus Brandenburgs Staub. Ein Mann und eine Frau. Erlauchte Fracht im hölzernen Karren. November ist's. Der Himmel. Grau. In Grau.